Erster Paragraph von Gott, Vater und der Schöpfung. Was lehrt uns der erste Artikel? Ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde. Der erste Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass es nur einen Gott gibt, der allmächtig ist und der den Himmel und die Erde und alles, was im Himmel und auf Erden ist, also die ganze Welt, erschaffen hat. Die Welt hier im weiteren Sinn auch, Kosmos, also die sichtbare und die unsichtbaren Dinge, wie es im Messcredo dann auch heißt, Visibilium Omnium et Invisibilium, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Das meint hier Himmel und Erde. Der Himmel ist eben die Engelwelt, erste Schöpfung, der erste Teil der Schöpfung. Dann die Erde und alles, was im Himmel und auf Erden ist. Die Erde, das ist die gesamte sichtbare Schöpfung. Umfasst, weil im Gegensatz zur Flacherde, dass die Erde im Mittelpunkt der Welt steht, daran kann der Christ eigentlich nicht glauben, nicht zweifeln. Heliozentrismus, egal wie man das sieht, aber in Wirklichkeit steht die Erde im Mittelpunkt, allein schon deshalb, weil Jesus Christus da Mensch geworden ist, nicht irgendwo am Rand des Universums, so wie es die Wissenschaftler darstellen und dann alle zwei Jahre wieder ein anderes Modell hervorbringen, weil sie in Wirklichkeit ja nichts wissen. Die Gschaftelhuberei vom angeblichen Wissen, müsste man genau sagen, statt Wissenschaft. Aber das ist eine andere Sache. Also, der liebe Gott, der allmächtig ist, die erste wesentliche Eigenschaft Gottes, wenn man will, und Schöpfer von allem ist.